Leben woanders auch kennenlernen, weil ich finde, Deutschland ist ein ziemlich kleines Fleckchen Erde und da einfach mal ein bisschen was anderes kennenzulernen und auch zu sehen, wie unterschiedlich irgendwie Kulturen und Lebensweisen sein können.